Schritt C. Übung 14. A. Reis. Glas. B. Glas. Gläser. C. Gemüse. Suppe. D. Im Haus. Zu Hause. E. Tasse. Schüssel. F. Straße. Adresse. G. Heißen. Reisen. H. Essen. Lesen. I. Leise Musik. Heiße Würstchen.